Upražnjenje 26, stranica 18. Eine neue Wohnung. Am Montag ruft Manfred Keller seinen Freund Robert Müller an und sagt ihm, dass er seit einigen Tagen eine neue Wohnung hat. Seine Adresse ist Mozartstraße 7. Manfred fragt Robert, ob er heute zu ihm zu Besuch kommen kann. Robert gratuliert seinem Freund und dankt ihm für die Einladung. Nach Feierabend fährt Robert zu Kellers. Nicht weit von der Bushaltestelle findet er das Haus. Das Gebäude ist neu. Die Straße ist grün und schön. Robert braucht keinen Fahrstuhl, weil Kellers eine Treppe hoch wohnen. Er klingelt an der Wohnungstür. Manfred öffnet die Tür. »Darf ich herein?«, fragt Robert. »Ja, wir warten schon auf dich. Lege bitte ab.« Robert legt im Korridor ab und wünscht den Freunden viel Glück in der neuen Wohnung. Manfred und seine Frau Erika zeigen dem Gast ihre Wohnung. »Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Hier sind ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad mit Toilette.« Die Eheleute führen ihren Freund ins Wohnzimmer. Links neben der Tür ist ein Bücherschrank. Neben dem Bücherschrank steht eine Liege. Erika will neben die Liege eine Stehleuchte stellen. »Das müssen wir noch kaufen«, sagt sie. Vor der Liege steht ein halbhoher Tisch mit zwei Sesseln. Über der Liege hängt eine Wanduhr. Links vom Fenster steht ein Phonoschrank. Hier sind ein Rundfunkgerät und ein Plattenspieler. Rechts ist eine Schrankwand. Da sind Geschirr, Bücher und ein Fernsehgerät. Das Schlafzimmer ist nicht groß. Hier stehen zwei Betten, ein Kleiderschrank, ein Toilettentisch. An die Wand will Manfred ein Bild hängen. Dann gehen die Freunde in die Küche. Mit der Küche ist Erika besonders zufrieden. Hier gibt es alles, was eine Hausfrau braucht. An der Tür rechts gibt es einen Einbauschrank. Links stehen eine Anrichte und ein Kühlschrank. In der Mitte ist ein Tisch mit vier Stühlen. Die Küche ist groß und kann als Esszimmer dienen. Jetzt kehren die Freunde ins Wohnzimmer zurück. Manfred und Erika sind sehr gastfreundlich. Robert fühlt sich bei ihnen sehr wohl.